Die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und suche mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Du kannst nicht eine Stunde halten, ehe du es merkst, ist sie entflohen. Die Weisheit rät dir, treu zu halten, den treuen winket hoher Lohn. Die Weisheit rät dir, treu zu halten, den treuen winket hoher Lohn. Sieh, wie dem Tor die Zeit verrinnet, mit Essen, Trinken, Scherzen, Ruhm. Der Kluge wirket uns gewinnet, erfüllt die Zeit mit Gutes tun. Der Kluge wirket uns gewinnet, erfüllt die Zeit mit Gutes tun. Drum, Heiland, lehr mich meine Jahre zu deinem Dienste einzig wein. Von heute an bist du der Bahre für jenes Leben Samen streuen. Von heute an bist du der Bahre für jenes Leben Samen streuen.